Erster Josua stand früh auf. Er und alle Israeliten gingen von Sittim weg. Sie kamen zum Jordan. Dort blieben sie über Nacht. Sie wollten den Fluss überqueren. Zweiter, nach 3 Tagen gingen die Beamten durch das Lager. Dritter, sie sagten dem Volk: Seht ihr die Lade Gottes? Die Priester tragen sie. Dann sollt ihr aufstehen und der Lade folgen. Vierter, haltet Abstand zur Lade. Etwa 2000 Ellen. Kommt nicht zu nah. Dann wisst ihr, welchen Weg ihr gehen sollt. Ihr seid diesen Weg noch nie gegangen. Fünfter, Josua sagte dem Volk: Macht euch bereit. Seid rein. Morgen wird Gott Wunder unter euch tun. Sechster, Josua sagte zu den Priestern: Nehmt die Lade Gottes. Geht vor dem Volk her. Die Priester nahmen die Lade und gingen vor dem Volk her. Siebter, Gott sagte zu Josua: Heute werde ich dich vor ganz Israel ehren. Dann werden sie wissen, ich bin mit dir, so wie ich mit Mose war. Achter, sagt den Priestern, die die Lade tragen: Wenn ihr zum Jordan kommt, bleibt am Wasser stehen. Neunter, Josua sagte zu den Israeliten: Kommt herbei und hört die Worte Gottes. Zehnter, Josua sagte: Daran werdet ihr erkennen, ein lebendiger Gott ist bei euch. Er wird die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Pheresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter vor euch vertreiben. Elfter, die Lade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch in den Jordan gehen. Zwölfter, wählt 12 Männer aus den Stämmen Israels. Jeder Stamm soll einen Mann wählen. Dreizehnter, die Priester tragen die Lade Gottes. Wenn ihre Füße im Jordan stehen, wird das Wasser aufhören zu fließen. Das Wasser von oben wird stehen bleiben. Es wird wie eine Wand sein. 14. Das Volk verließ seine Zelte. Sie wollten den Jordan überqueren. Die Priester trugen die Lade Gottes und gingen vor dem Volk her. 15. Die Priester mit der Lade kamen zum Jordan. Sie tauchten ihre Füße ins Wasser. Der Jordan war voll Wasser und trat über die Ufer. Das war in der Erntezeit. 16. Das Wasser von oben hörte auf zu fließen. Es stand wie eine Wand. Das war weit weg, bei Adam, neben Zartan. Das Wasser zum Toten Meer lief ganz weg. So ging das Volk hinüber, bei Jericho. 17. Die Priester mit der Lade Gottes standen mitten im Jordan. Sie standen auf trockenem Boden. Alle Israeliten gingen über den trockenen Boden. Das ganze Volk überquerte den Jordan.